Theater ist eine besondere Kunstform, weil Theater anders als Literatur oder Film im Moment und in Gemeinschaft von Schauspielern und Publikum entsteht. Die Unmittelbarkeit und Nichtwiederholbarkeit des Moments, das macht Theater aus. Die Bedeutung des Jetzt und die Vergänglichkeit von allem, die schwingt bei Theater wahrscheinlich immer mit, auch wenn es einem nicht direkt bewusst ist. Wie lassen sich große Leistungen des Theaters und die Leistungen von Schauspielern und Schauspielerinnen den nachfolgenden Generationen vermitteln? In unserer bildorientierten Zeit glaubt man, dass im audiovisuellen Medium alles bewahrt werden könnte. Doch direkte Vergleiche zeigen, dass der Wegfall einer Ebene, der bildlichen zum Beispiel, dem Gesamten oft nützt. Ohne Bild ist es leichter und besser, sich ein Bild zu machen. Und das Hörspiel ist manchmal ein gutes Mittel der Dokumentation von Theaterkunst und dem Geist einer Zeit. Die Hörspielfassung von Brechts »Das Verhör des Lucullus« aus dem Jahr 1965 mit Hanso Bonja, Ernst Meister, Dorothea Neff, Hilde Socher, Fritz Mulia, Erika Blucher und anderen mag dies illustrieren. In Brechts Stück muss sich Lucullus, ein römischer Politiker und Kriegsherr, vor einem Totengericht verantworten. Brechts zunächst für das Radio konzipierte Stück ist ein Beispiel für seine Idee des epischen Theaters. Und wie schon in dem Gedicht »Fragen eines lesenden Arbeiters« aus dem Jahr 1935 finden wir auch in »Das Verhör des Lucullus« Brechts Überzeugung, dass Geschichte aus der Sicht der arbeitenden Menschen und nicht aus der Sicht der Herrschenden geschrieben und bewertet werden müsse. Kurz noch zur Geschichte des Stücks. Brecht hat es 1939, kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, im schwedischen Exil als Auftragsarbeit für den schwedischen Rundfunk geschrieben. Es kam dort allerdings nie zur Aufführung. Daraufhin bot Brecht das Stück dem Schweizer Rundfunk an, der es im Mai 1940 über seinen im Kanton Luzern gelegenen Mittelwellensender Beromünster, der in weiten Teilen Europas empfangen werden konnte, ausstrahlte. Während des Zweiten Weltkriegs galt Radio Beromünster im deutschsprachigen Raum als wichtige, unabhängige Stimme. Die Hörspielfassung des Verhörs des Lucullus, die Sie nun hören werden, wurde 25 Jahre danach, 1965, von Radio Wien produziert und in einer Radioreihe mit dem bezeichnenden Titel »Funkstudio für das literarische Experiment« gesendet. Als Experiment wurde das wohl auch deshalb ausgegeben, weil nach 1945, in der Zeit des Kalten Kriegs, Brechts Werke von vielen als kommunistische Propaganda gedeutet und abgelehnt wurden. Am Wiener Volkstheater inszenierte Gustav Manka im Februar 1963 Brechts Mutter Courage und ihre Kinder mit Dorothea Neff in der Hauptrolle und unter anderem mit Hilde Socher, Ernst Meister und Fritz Mulia. Und die genannten wirkten auch zwei Jahre später in »Das Verhör des Lucullus« mit. Ein Hörspiel, das Sie nun nach 61 Jahren wieder hören können, mit originaler An- und Absage. Radio Wien bringt in seinem Funkstudio für das literarische Experiment »Das Verhör des Lucullus«, Hörspiel von Bert Brecht. Die Personen und ihre Darsteller sind Lucullus, Heinz Moog, der Ausrufer Hans Obonja, eine fahle Stimme Ernst Meister, Stimme einer wartenden alten Frau Dorothea Neff, der Sprecher des Totengerichts Andreas Wolf, der Totenrichter Benno Smith, die Schöffen, der Lehrer Josef Hendricks, die Kurtisane Erika Pluhar, der Bauer Joe Trummer, der Bäcker Wolfgang Hebenstreit, das Fischweib Hilde Sochor, die Friesgestalten, der König Aladar Kunrat, die Königin Helmi Mareich, der Koch Fritz Muljar, der Kirschbaumträger Josef Wichard. Ferner wirken mit Lona Czernel, Johanna Mertins, Hertha Schell, August Keilholz, Klaus Logau, Peter Machatsch, Karl Mittner, Willi Schumann, Frank Stari, Walter Stummvoll, Rudolf Oskar Wist. Musik und Musikleitung Norbert Pawlitzki,